Yeah, langsam merk ich's, Mann. Ich fliege, Alter. Jede Sekunde, sie zählt, wann zähl ich mein Geld, wann erzähl ich der Welt, dass mir der Reichtum gefällt. Ups, das hab ich schon, was kann ich noch, ich starre auf die Skyline. Denk mir, ich könnte auch high sein, doch ich übertreibe lieber nicht, denn ich muss wach sein. Und fährt mein Zug vor der Nase weg, deswegen sag ich nein zu dem Zug, der durch meine Nase geht. Ich bleib lieber drauf auf meinem Höhenflug, ich höre niemals auf, guck wie viele hören zu. Ich bin am Fliegen, weil viele meinen Sound lieben. Ich bin am Deal, mein Beat, weil sie dann auffliegen. Kein Held, kein Geld, trotzdem mach ich, was mir gefällt. Ey, ich fliege, ey, ich fliege. Kein Band, trotzdem Chef, seit der Welle ich trotzdem Bang. Ey, ich fliege, ich muss viel Geld. Kein Euro in der Tasche, immer eine leere Patte, trotzdem eine große Klappe, viele, die mich deshalb passen. Ich geb einen Fick auf die, denn ich bin der, der bald Geld verdient. Lila Porsche und ein Haus auf Madagaskar, 1000 Frauen gehen nur nach meinem Zaster. Was soll das? Das ist einfach unfassbar. Hat man Geld, heißt nicht, dass man nur Spaß hat. Dennoch halte ich daran fest und geb mein Leben für eine Snare, eine Melodie, die mich das Leben führt. Vielleicht krank, stark gestört, das ist mein Haar. Alles dreht sich darum, wann ich meine Scheine hab. Kein Held, kein Geld, trotzdem mach ich, was mir gefällt. Ey, ich fliege, ey, ich fliege. Kein Band, trotzdem Chef, sagt der Welt, dass ich trotzdem bang. Ey, ich fliege, ey, ich muss viel Geld. Ich protz rum, trage Riesenketten, Silbergold sind meine Manschetten. Leider sind diese nur gefälscht, genau wie mein Gürtel und mein Hemd. Kein Geld für echte Nikes, wenn das nur reduziert oder aus Aldi. Ich seh trotzdem aus wie ein Reicher, Ed Hardy Bonusbot, guck ich scheiß was. Ob das okay ist oder mir nur Pech bringt, ob ich es schon oder weiter nur Dreck bin. Ich hab's drauf, ich merk das auch, die Leute drehen durch, deswegen flieg ich auch. Oh. Kein Held, kein Geld, trotzdem mach ich, was mir gefällt. Ey, ich fliege, ey, ich fliege. Kein Band, trotzdem Chef, sagt der Welt, dass ich trotzdem bang. Ich fliege, ich muss viel Geld. Hier, yeah. Ich denke, ihr habt begriffen, worum es mir geht. So grob, einfach, dass ich fliege, Mann. Hier. Yeah. Oh. Fliege, Mann. Fliege. Aus. S.O. LSD. Ich fliege.